Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzfolge von Ach. Wie immer gibt es eine Person zu erraten, die nicht mehr unter uns weilt, und darauf weisen 10 Hinweise hin. Hinweis Nummer 1. Ich wurde am 16. September 1925 in Berkeley, Mississippi geboren und verstarb am 14. Mai 2015. Also bevor ich irgendwas anderes dazu sage, möchte ich erstmal betonen, wie schön das ist, formuliert. Darauf weisen 10 Hinweise hin. Das klingt so wie Indiana Jones, wenn man am Schluss das große Grab findet und die Archäologen irgendwie noch was versteckt haben. Also jetzt, wo wir schon so drüber reden, ne, ich freue mich immer, wenn er sagt, die nicht mehr unter uns weilt, weil ich denke dann immer so an den, der früher vielleicht mal in der Wohnung unter Philipp gewohnt hat und jetzt ausgezogen ist. Der Kollege Weißmann ist der wahre Philosoph unter uns allen. Das ist tatsächlich unterschätzt, behaupte ich. Ja. Hast du dir irgendwas gemerkt? Nee, tatsächlich irgendwas mit Berkeley, glaube ich, aber das ist so ein typischer Nicht-Hinweis, weil diese ganzen Geburtsstädte, das wird auch bei mir der Fall aber sein, das Interesse, da kann man nichts rausfinden. Der interessante Hinweis war, glaube ich, er ist erst vor 3 Jahren gestorben. Illinois, glaube ich, mich zu entsinnen, ja. Fahren Sie doch mal fort. Hinweis Nummer 2. Meine Eltern trennten sich, als ich gerade mal 4 Jahre alt war. So wuchs ich bei meinen Großeltern auf. Meine Mutter starb 5 Jahre später. Okay. Das passiert auch ungefähr in jedem zweiten Lebenslauf bei uns. Scheidungskinder, wow. Gib uns mehr, Philipp, gib uns mehr. Hinweis Nummer 3. Mit 15 Jahren versuchte ich es nochmal mit meinem Vater. Ich zog zu ihm, aber schon nach 2 Jahren ging ich von Lexington wieder nach Kilmichael zurück und dann weiter nach Memphis. Was, Kilmichael? Ja. Das also K-I-L Michael geschrieben. Was, das ist nicht dein Ernst? Ja. Das wird mal genauso geschrieben wie Kill Michael. Ja, es gibt ja auch den Namen Carmichael zum Beispiel, was im Deutschen sich liest wie Auto Michael. Ich glaube, Auto Michael. Wie geil. Die Amis sind so cool. Das ist der Hammer. Bei Lexington war ich auch noch bei Auto. Ja. Bei Kill Michael nicht mehr. Es hilft mir trotzdem nichts. Also ich bin zutiefst amüsiert bisher, aber ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber ich äußere eine fundierte Vermutung, das ist ein Amerikaner. Wuhu. Nicht schlecht. Hinweis Nummer 4. Im Laufe meines Lebens war ich 2-mal verheiratet und hatte mit verschiedensten anderen Partnerinnen 15 Kinder. What the hell? Das ist naheliegend, aber ich muss es einfach raten. Hugh Hefner. Nein. Ich glaube, der hatte Hugh Hefner besser aufgepasst Kinder? Tatsächlich. Was? Hat Hugh Hefner Kinder? Ich, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich, dass der hat, aber eher so überschaubarem Maße. Mhm. Also 15 ist halt schon, das klingt eher so nach NBA-Spieler, so Sean Kemp. Da gibt's völlig absurde Statistiken. In 90er Jahren haben sie in der NBA halt echt gar nichts anbrennen lassen. Da hat irgendwie Sean Kemp, was einer der größten Stars war, hat, glaube ich, 11 Kinder von 10 Frauen. 11 Kinder? 11 Kinder von 10 Frauen, ja. Waren da Zwillinge dabei? Ich hab, naja, das eine können Zwillinge gewesen sein, tatsächlich, ja. Komischer wird's, wenn es 10 Kinder von 11 Frauen sind. Nee, eigentlich nicht. Nein. Komm, red weiter. Hinweis Nummer 5. Ein entfernter Verwandter meiner Mutter verschaffte mir einen Job als Schweißer in Memphis. Aber nach nicht mal einem Jahr zog ich schon nach Indianola. Alle um mich herum schienen meiner Leidenschaft so viel besser zu sein als ich. Was ist denn deine Leidenschaft? Das Schweißen? Ja, das verrät er nicht. Das kann ich jetzt noch nicht ganz spoilern. Das ist wahrscheinlich der große Clou am Schluss, was also die Leidenschaft Schweißen, ist. Also bei Schweißen war ich jetzt mal kurz bei dem, wie heißt der diese ganzen Mikrofonständer? Geiger. Gemacht hat? Geiger? Geiger. Hieß der nicht Geiger? HC? Nee. HR. HR. Der Alien-Geiger. Giger. Das ist der Geiger. Schweizer. Geiger ist der Typ mit dem Geiger-Müller-Zähler. Nee, Geiger ist doch der Hammer-Tuner. Geiger ist doch der Hammer. Es gibt doch so einen Tuner, der auch irgendwie Geiger heißt. Wie hieß er denn? Giger hieß er. Giger heißt Giger. Der, den ja, du meinst. Geiger ist der im Orchester, der da diese Fiedel spielt. Also ja? Jetzt wird es echt absurd. Ja, ich dachte, total. Das ist der Fiedler. Ja. Oh, jetzt, wo du das sagst. Hinweis Nummer 6. Doch, die Geschichte ist doch nicht zu Ende. Ende 1948 stellte ich mich erneut Memphis. Dieses Mal lernte ich einen Musiker kennen und meine Fähigkeiten machten deutliche Fortschritte. Musiker in Memphis. M.M. Elvis Presley. Nicht Elvis Presley. Ist vor 5 Jahren erst gestorben. Elvis Presley ist nicht vor 5 Jahren erst gestorben. Elvis Presley lebt noch. Isst er immer noch seine geilen Sandwiches? Ich weiß nicht, ich glaube, der ist einfach irgendwo und ist dick. Ist euch das bewusst, dass der so eine spezielle Art von Sandwich immer gegessen hat? Das kenne ich aus Alf tatsächlich. Das ist ein völlig absurdes Sandwich mit irgendwie Erdnussbutter und Bacon und irgendwie Algen. Und Banane, glaube ich noch. Banane. Und er hat angeblich, also das ist ein ganz großer Teil, weshalb er so dick geworden ist mit den Jahren. Also ich meine, der hat auch massiv Medikamenten missbraucht. Ich glaube, das ist auch ein massiver Teil, warum er so dick geworden ist. Und er hat tatsächlich mal seine Buddies irgendwie in ein Flugzeug gesteckt, nur um das geilste Sandwich quasi 1000 Meilen weiter irgendwie abzugrasen. Ja, aber irgendwie $15,000 an einem Abend ausgegeben, nur damit jetzt sein Buddies halt diese geilste Location für diese Sandwiches halt irgendwie. Aber heute wird sowas auf, boah, haut mich tot, auf so einem US-Sender laufen als die besten Sandwiches der Welt. Wir besuchen die Top 10 Locations rund um den Globus. Du meinst, da macht er noch Plus? Ich kenne auch Leute, die sind früher nachts nach Greding gefahren, um Hamburger bei McDonald's. Hallo, bestes McDonald's der Welt in Greding. Ja, voll. Selbstverständlich. Aber ich sehe, ihr habt es noch nicht ganz. Deswegen Hinweis Nummer 7. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Mein Künstlername war mein Pseudonym beim Radiosender WDIA. WDIA. Sagt mir nichts. Ich vermute, es war ein Musiker. Ein amerikanisch. Wie kommst du nur darauf? Das ist so eine Eingebung. Ja, unglaublich. Also deine Eingebungen sind echt super. Ich hoffe, du bist Unternehmensberater oder so. Noch nicht. Ah, bald bestimmt. Hinweis Nummer 8. Meine ersten Aufnahmen bei Bullet Records in Nashville brachten keinen nennenswerten Erfolg. 2 Jahre später, im September 1951, nahm ich in einem YMCA, also einem Location, christlicher Verein junger Männer, mit einer portablen Anlage bzw. einem portablen Aufnahmegerät meinen ersten Hit auf. 5 Wochen lang auf Platz 1 der Charts meiner Musikrichtung. Naja, ich meine, bei Nashville muss man ja sagen, Johnny Cash, aber der war es nicht. Es war nicht Johnny Cash, aber nein, doch. Irgendein anderer Country. Irgendein anderer Cash. Hoshi, was gibt's denn für Country-Sänger? Albert Cash. Nein. Friedrich Cash. Charles Cash. Wie ist denn seine Geliebte? Seine June Carter. Wird schwierig, aber mit 15, mit den, also 15 genau, Kinder zu zeugen. Okay, ja, ich sag ja immer, dass ich nicht aufpasse. Was gibt's denn für große Country-Sänger noch? Bestimmt jemand, der Billy heißt, zum Beispiel. Mein Arbeitskollege, der Clark, kommt aus den USA, aus dem hippen Oregon und ist eigentlich, sieht aus wie ein Quarterback und ist total cool und so. Und der hört den cheesiesten Country, den ihr euch überhaupt vorstellen kann. Ich habe eine Playlist, die nenne ich Clarks Cheesy Choice. Und es ist ein Wild Trash Country Song nach der anderen. Das ist unfassbar. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann musst du doch wissen, wie die heißen. Wir sind neulich nach Hamburg gefahren, irgendwie zu dritt von der Firma mit dem Mietwagen. Und der eine von uns hat sich dann hinten auf der Rücksichtsbank verschanzt mit Noise-Canceling-Kopfhörern. Das ist alles, was ausgehalten hat. Du versuchst auch noch davon abzulenken, dass dir keine Country-Sänger einfallen. Ja. Es gibt diesen einen, der 16 Tons hat er gesungen. Wie heißt der? NSC? Das haben wahnsinnig viele gecovert. Das ist ein relativ altes Lied tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich die Originalversion ist, aber das ist eine ziemlich gute. Der Kollege Weißmann hat ja garantiert irgendjemand bekannt, obwohl bei ihm Weißmann. Nein. Davon habe ich mich verabschiedet. Prämisse wirklich, ihr kennt Lieder von ihm. Er hat auch keine 10 Hinweise, wetten? Stimmt, es sind 11. Ein Musiker ist. Hinweis Nummer 9. Auszeichnungen, aber hallo. Ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Einträge in die Ehrengalerien Blues Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame, die National Medal of Arts, den Kennedy Prize, den Polar Music Prize, den nennt man wohl auch den Friedensnobelpreis der Musik, die Presidential Medal of Freedom und viele, viele mehr. Also könnte man tatsächlich kennen. Ja, das ist ja das. Ich war einen Moment lang auf Lenny von Motorhead, aber der hat auch nicht so viel Glamour. Den Friedensnobelpreis. Und ich glaube, ganz so früh ist der nicht geboren. Aber der ist neulich erst gestorben. Ja. Das würde passen. Tatsächlich. Nee, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Hinweis 10. Das Magazin Rolling Stone wählte mich auf Platz 6 der 100 besten Gitarristen aller Zeiten. Hinweis dazu noch, was ich jetzt noch oben drauf als Bonus schmeiß. Es gab eine vorherige Liste, da war er noch auf Platz 3 und er ist gleichzeitig unter den Top 100 besten Sängern. Jerry Lee Lewis. Der hat Klavier gespielt und nicht Gitarre. Der war es nicht, oder? Leider nein, nein. Der war auch nicht aus Nashville. Wäre aber lustig, wenn tatsächlich ein weltbekannter oder jemand, der weltbekannt ist dafür, Klavier zu spielen, so irgendwie so, ja, der ist Top 2 weltbester Gitarrist, aber er spielt keine Gitarre, er spielt immer nur Piano. Ja, gibt, glaube ich, solche Leute. Ja, klar. Ja, das ist mal wieder peinlich. Ich bin auch versucht, einen Joker zu ziehen und jemanden zu fragen, aber okay. Ich lasse es jetzt einfach über mich ergehen. Bei welchem Hinweis sind wir? 10. 11. Aber das, es gibt einen 11. Also, das Hinweis war schon die 10. Ja. Hinweis 11. Ich bin peinlich berührt von mir. Neben Albert und Freddy war ich der dritte im Bunde, der den elektrischen Blues maßgeblich prägte. Mein Name? Naja, der Bluesboy, beziehungsweise im Radio sagte man, der Bay Street Bluesboy. Der was? Bluesboy, beziehungsweise Bluesboy? Bill Street Bluesboy. Bill Street Bluesboy, das habe ich noch nie gehört. Hm. Überleg mal kurz zum Hinweis vorhin noch mit, die Initialien von ihm sind sein Künstlername. Oder Teil seines Künstlernamens. B.B. King. Richtig. B.B. King ist tot? What the hell? Ja, der ist am 14. Mai 2015 gestorben. Was sagst du mir so nebenbei? Und erst jetzt? Oh. Hallo, Riding with the King mit Eric Clapton. Das ist ja wohl eines der geilsten Songs aller Zeiten. Das ist immer auf meinen Playlists gewesen, für jeden Sommer. Ich bin wirklich nicht im Klaren gewesen, dass der tot ist, und ich bin aufrichtig betrübt. Also nach dieser Explain It Like I'm Five Aktion habe ich es jetzt doch tatsächlich gelöst. Gilt es? Ja, ne? Ja, klar gilt es. Bei Hinweis 11? Das gilt es. Wer immer zuerst errät, errät zuerst. Ich habe gewonnen und ihr nicht. So. Und es gibt eine extra Blues-Chart? R&B. R&B? Ja. Okay. Genau. Heutzutage Rhythm and Blues. Ich denke eher an Beyoncé, aber es ist gut zu wissen, dass Original Blues da auch noch mit reinspielt. Ja, du musst ja auch überlegen, welche Entwicklung der schlagerische Geschicht Pop zum Beispiel allein in Deutschland gemacht hat. Also du würdest heute unter Pop was anderes verstehen als noch vor 30 Jahren. Ja, ja. Der Kumpel von mir hat Karten für die Helene Fischer und am gleichen Tag heiratet sein Bruder jetzt. Er geht trotzdem zu Helene Fischer. Solange nicht er an den gleichen Tag heiratet, das ist doch auch nicht so schlimm. Ja, wobei, wenn er Helene Fischer heiratet, hätte er alles auf einmal. Stimmt. Cool wäre natürlich, wenn die auf der Hochzeit singen würde. Jetzt wird's absurd. Na gut. Vielen Dank fürs Mitraten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.